Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Eine unscheinbare Doppelhaushälfte in Ofterdingen auf der Schwäbischen Alb. Am 12. März des vergangenen Jahres bekommt Frau Bertha Finskay Besuch von einem ausländisch aussehenden Herrn, der ihr ein vermeintlich günstiges Angebot unterbreitet. Bling! Ja, wer ist das jetzt? Ja! Ja, guten Tag, schöne Frau. Sie sieht ja schön aus mit Ihren ganzen Kettler. Das ist ja eine ganz schwere Weihnachtsbaum. Gut, gefällt Ihnen, ja, gut, ja. Schön. Ich hätte Ihnen ein wunderbares Angebot machen. Ja, was denn? Wunderschöne Teppich, nicht teuer, wunderschöne Teppich. Aha. Zufällig wollte Frau Bertha Finskay zu diesem Zeitpunkt tatsächlich einen Teppich erwerben. Ah ja, zufällig möchte ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich einen Teppich erwerben, junger Mann. Ah, ist er gut, ist ja. Er gut. Ja, wie, was? Also ein wunderbarer, schöner Teppich ist gemacht in der Irak von kleinen, nackten Kindern. Aha. 6 Jahre alt. Ah, ja, sehr, das ist ja mir egal, gell? Ja, und also, das ist ja auf ganz, ja ganz prima geknöpft. Pro Quadratzentimeter ist er 8 Millionen Knoten gemacht. Aha. Ja, also mit ganz viel Liebe und mit die Kinder haben... Also, das ist viel. Ja, waren fleißig, die kleinen Kinder, immer ganze Nacht durchgearbeitet. Ja. Prima Teppich geworden. Und ist er nicht teuer, kostet bloß 2000 Mark der Teppich. Ah ja, das klingt gut, weil jetzt habe ich also schon im Quellekatalog mal immer nachguckt, gell, und da war nichts zum Finden. Also ich glaube. Ist er nicht gute Qualität, Quelle? Ist er nichts ja. Gut? Ist er nichts gut? Bei mir kaufen 100%, 4 Jahre Garantie und ja. Ganz einfach zu reinigen. Ja. Wieso ist er immer Problem mit Teppich sauber machen? Immer rausnehmen und klopfen mit großen Teppichklopfer? Ist er nichts gut? Ja, dann gebe ich sie her und muss ihn unterschreiben. Einfach da unten hier. Aha. Und hier dann noch die Bankvollmacht hier. Ja. Und dann am besten noch, dann unterschreiben Sie noch den Knebelvertrag, bitte, da unten. Knebelvertrag? Ja, dann. Aber ich schau den. Das ist nur für den Besten. Ach so. Ah ja, right on. Frau Finskay unterschreibt den Kaufvertrag für das vermeintlich günstige Angebot und überweist 2 Tage später den fälligen Betrag von 2000 Mark. Daraufhin vergeht zunächst eine lange Zeit. 5 Monate später klingelt es erneut an ihrer Haustür. Bling, blong, blong. Ja, ich... Ja, ich hier bin. Ich bringe einen Teppich. Ach, wunderschöne Teppich. Wieder? Ja, ist nicht, hat nicht lang gedauert. Ja, ein bisschen schon, gell? Ja, ich bin eigentlich schon vor 5 Monaten mit Ihnen gerechnet. Ah, ist das schwierig gewesen. Habe nach Hause fahren müssen, kleine Kinder antreiben, zum Sticken. Oh, ja, ist ja schön geworden. Ah, sehr schön geworden. Ja, sind Sie dabei? Ist ja, ja. Sind Sie im Auto da? Bloß sagen, wohin machen. Ins Wohnzimmer? Ins Wohnzimmer. Stubenei vor das Buffet. Ja, ich noch mal kurz nach unten gehen, Teppich holen und dann ich bringen. Der ausländisch aussehende Mann geht mit einer Kanne in den Keller und kommt kurz darauf wieder zurück. Ja, hier bin ich. Und wo genau hinmachen hier? Ja, wohin sind denn den Teppich, guter Mann? Ja, ist hier ein Teppich, in der Kanne drin, ganz einfach, ich hier hinmache. Ist das ist doch ein neumodisches Zeugs. Ja, ist ein ganz neuer, technischer, neuartiger Teppich. Da bin ich mal gespannt, da bin ich da hinten vor das Buffet noch. So, hier ist der, hier richtig hinmachen, ja? Der ausländisch aussehende Mann vergießt Öl aus der Kanne, die er in den Keller mitgenommen hatte, in das Wohnzimmer von Frau Finskay. Das ist sie verrückt! Ja, hören Sie mal! Das ist doch gehörig. Ruhig sein, Frau, ruhig sein. Die Store sind kaputt. Ah, ruhig sein. Da ist alles Öl unten eingelaufen. Gucken Sie mal, das steigt auf. Das macht nichts machen. Ganz prima. Ich meine Fensterputze, da kann ich ja nicht mehr reinlaufen. Das können Sie drüber austreten. Ja, aber... Da sind Sie verrückt, die nehmen Sie wieder mit. Nein, ist es gut hier. Die nehmen Sie wieder mit, ich sage Sie wieder. Ich schlage Ihnen, ich danke Ihnen, das kracht. Bitte schön, Frau, bitte schön. Sie nehmen die mich auf der Stelle wieder mit. Wiedersehen. Das ist eine unglaubliche Unverschämtheit. Frau Berta Finskay hat sich nach diesem Erlebnis an uns gewandt, um einen Rat zu erhalten. Es ist ein beträchtlicher Schaden von 5 Millionen Mark entstanden. Frau Finskay ist kein Einzelfall. Unserer Redaktion sind mindestens 7 weitere Fälle von unvorsichtigen Bürgern bekannt, die diesem gewissenlosen Betrüger auf den Leim gingen und denen auch ein Ölteppich im Wohnzimmer angeliefert wurde. Aus Stuttgart ist jetzt Hilfe für die Betroffenen in Sicht. Nach der Werbung hören Sie ein Interview mit Red Fleiderer. Eure Tagesordnung. Der Mercedes unter den lustigen Sendungen hier auf der Wüstenwelle, dem Golf unter den Radiosendern. Wie angekündigt, befinden wir uns jetzt im Wohnzimmer von Frau Finskay. Bei mir ist Herr Red Pfleiderer, der weltberühmte Stuttgarter Dekontaminationsexperte. Mhm. Schönen guten Abend. Herr Pfleiderer, ja. Also für die Zuschauer, wir haben beide monströse Schutzanzüge an. Hier sind überall giftige Dämpfe. Ja, ist leider nötig in meinem Gewerbe. Ja, Herr Pfleiderer, es sieht hier sehr wüst aus. Ja, was sagen Sie dazu? Können Sie wohl sagen, da ist auf den ersten Blick natürlich nicht viel zu machen. Sehen Sie, Sie haben hier diesen gewaltigen Ölteppich. Einige Quadratmeter Fläche bedeckt. Der ist Zentimeter dick, er ist in alle Ritzen gedrungen. Sie haben hier am Buffet in jeder Schublade einen dünnen Ölfilm, der sich gebildet hat. Der hat diese Tischdecken überzogen, der hat das Service überzogen. Hier unter dem Tischchen sehen Sie, wie der Wellensittiche der Mieterin verenden. Das Gefieder ist also völlig verklebt. Das ist tragisch. Es ist ein dramatischer Kampf ums Leben und Sie können diesen Tieren nicht helfen. Das denken Sie jetzt, wenn Sie das so sehen. Hier drüben die Katze sieht aus, als wäre sie schon tot. Sie würden sicherlich meinen, da ist nichts mehr zu machen. Da hilft kein Ketekat und kein JS11. Aber ich kann Ihnen versichern, auch hier ist noch Hilfe möglich. Die moderne Technik ermöglicht uns da wirklich einiges. Ja, man hat den Eindruck, hier seien jetzt auf Jahre hinaus keine Kaffeekränzchen mehr möglich. Aber Sie haben trotzdem Hilfe, Herr Pfleiderer. Ja, wir haben aus einer PVC-Legierung und Rastertunnelfolie ein Mikrofeingerät konzipiert und auch entwickelt in unseren Labors in Neuhausen auf den Fildern. Das Gerät ist also 3 Nanometer im Durchmesser, zylinderförmig und etwa 5 Meter lang, ist dann spiralförmig aufgewickelt auf einen Spindelkern und selbst reproduzieren. Das heißt, wenn Sie das aussetzen, dann haben Sie in wenigen Sekunden Millionen davon. Mhm. Ja, und also, das nennt man dann Nanotechnologie. Das nennt man Nanotechnologie, ja, das ist sehr richtig. Aber ich möchte doch bitten, dass jetzt in dieser Sendung nicht noch einmal Nanotechnologie gesagt wird, denn bei Nanotechnologie verstehe ich zumindest keinen Spaß. Ja. Ja, und diese Geräte setzen Sie dann aus und dann ist das Problem praktisch in Minutenschnelle gelöst. Das ist also sehr erstaunlich mit anzusehen. Und diese Geräte ernähren sich praktisch von dem Öl? Ja, wir können vielleicht, um das bildlich und auch also von den Dimensionen her etwas eindrucksvoller darzustellen. Ich hatte kürzlich einen Fall, das war an der, also es war der Herr Gachnerliwachara durch Fasla Longaga Falchbrund Wakwak Krastenpup aus der reizenden walisischen Ortschaft unter Gachnerliwachara durch Fasla Longaga Falchbrund Wakwak Krastenpup Thorp am Inn. Und diesem freundlichen und aufgeschlossenen Menschen hatte man einen gigantischen Ölteppich vor die Haustür geliefert. Ja, Herr Pfleiderer, da ist Ihnen doch auch noch eine lustige kleine Geschichte passiert, ja, die Sie jetzt, uns erzählen wollten. Das ist jetzt originell, dass Sie mich danach fragen. Also es ist so, dass ich ja grundsätzlich zu meinen Arbeitsaufgaben immer eine kubanische Havanna im Mundwinkel trage. Und ich habe dann, als ich da am Strand stand und mir die Lage mal besehen habe, habe ich gewohnheitsmäßig geascht und hatte nicht bemerkt, dass der Ölteppich schon weit an den Strand gekrochen war, wie wir sagen. Und dann hat sich das Ganze entzündet. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Das sind Quadratkilometer von Flammen, die also Meter hoch in den Himmel aufschlagen. Das ist sicher sehr gefährlich. Ja nun, ich habe natürlich Erfahrung mit diesen Dingen. Das ist jetzt in der Größenordnung zum ersten Mal passiert sicherlich, aber man kennt das selbst vom Entfachen eines Streichholzes oder ähnlichem. Also ich habe es dann einfach gelöscht, das Feuer. Ich habe es ausgeblasen. Ja, wie? Sie haben das ausgeblasen. Da haben Sie doch sicherlich leistungsstarke Großventilatoren und Gebläse verwendet. Nein, es kommt allein auf die Blastechnik an. Ich habe also tief Luft geholt und dann mit einem kräftigen Lungenstoß das Feuer auf einmal gelöscht. Es klingt sehr beeindruckend, aber es ist tatsächlich eine Frage der Blastechnik. Ah, das finde ich jetzt beeindruckend. Ja. Ich habe mich dann für diesen Nachmittag mit dem Herrn Kachneli Wachwaraduch Fasla Longaga Falch Brunt Wakwak Krastenpup in sein Haus zurückgezogen. Wir haben dann ein wenig vom berühmten Walliser Hüttenkäse dort verzehrt und uns auf die Aufgabe vorbereitet und vor allem auf das Erlebnis. Denn Sie können sich das nicht vorstellen, wie das ist. Man gießt aus einem kleinen Tütchen sozusagen diese Mikroorganismen oder Geräte, ich nenne sie zärtlich die Mini-Fly daraus, auf den Teppich und in wirklich Sekundenschnelle ist das abgebaut. Die vermehren sich so explosiv. Diese Spindeln vermehren sich und zerlegen dabei das Öl in seine Bestandteile. Das heißt, in einem ersten Schritt zerfällt das Öl in ein Ö und ein L. Mhm. Und in der Folge dann gibt es einige Zwischenprodukte. Darunter sind Hornbrillen und lange Schwarzhaare-Perücken. Wenn Sie dann Sauerstoffabschluss haben bei dem ganzen Vorgang, kann es vorkommen, dass eine Nana Muscuri-CD ausfällt. Aber das war ja jetzt hier an der freien Natur nicht gegeben. Und dann in der Folge zerfällt das dann weiter. Das Ö also wird seiner beiden Punkte beraubt. Die werden abgetrennt, substrahiert und dann in speziellen Behältern aufgefangen. Und wir haben dann also auch verschiedene Abnehmer für die Endprodukte. Mhm. Unter anderem hat die baden-württembergische FDP jetzt einen kompletten Satz Abbauprodukte geordert. Ich glaube, sie wollen dann das L schräg stellen, die beiden Ö-Punkte oben und unten arrangieren und das O vorne anbringen und sich damit ein Wahlergebnis von etwa 40% verschaffen. Ah ja, das um dann scheint plausibel. Regierungsbeteiligung zu halten. Aber sie müssen noch gewaltige Mengen von diesen Produkten haben. Es fallen 12 Milliarden Kilo Hektotonnen O's an und entsprechende Mengen der anderen Endprodukte. Wir haben dann verschiedene Abnehmer, unter anderem Polen nimmt natürlich die Els paarweise ab und legt eins dann schräg. Mhm. Sie kennen diesen W-Buchstaben. Ja, ja, diesen W. Und auch Dänemark natürlich mit einem gekreuzten O. Ein Problem sind die Punkte, aber da haben wir Verträge mit Grundschulen, die das dann im Unterricht einsetzen. Ah ja, deutsche Grundschulen. Deutsche Grundschulen natürlich. Ja, mhm. Ja, ich habe den Eindruck, dass Sie da sehr viel Großes und Wertvolles für die Menschheit leisten. Ach Gott, in einem vorbildlichen Einsatz. Ich habe mehrere Millionen Jahreseinkommen, da kann man das erwarten, würde ich sagen. Herr Pfleidere, ich danke Ihnen jetzt mal stellvertretend, also im Namen des Restes der Menschheit. Und wir haben extra für Sie ein Lied rausgesucht, was wir dann spielen wollen. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Herr Finskal. Ich fühle mich dennoch geehrt. Dankeschön. Ja, bitte. Dankeschön. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Kondome nicht ins Klo, keine Drogen sowieso. Weniger Fernsehen, öfter zu Fuß gehen. Auch mal an die im Abseits denken, gebrauchte Pornos dem Altersheim schenken. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Bewusster atmen, gesunde Sachen essen. Mit Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen, auch einmal fremden Hundekot entfernen, den Islam näher kennenlernen. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr, intensiver zuhören, sich gegen alles impfen, sich gründlich informieren, nicht bloß einfach schimpfen, nicht bei Rot über die Straße laufen, keine japanischen Autos mehr kaufen. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Versuch's doch mal mit Gutes tun, dann geht alles besser. Wie scharf du heute wieder bist, sprach das Brot zum Messer. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Ja. Verehrte Hörerinnen und Hörer, als nächstes folgt eine Sendung, deren hauptsächlicher Zweck darin besteht, den Absatz des Daimler-Benz-Konzerns in die Höhe zu treiben, ins Unermessliche. Wenn Sie da was gegen haben, können Sie bei uns im Studio anrufen unter der Nummer 760204. Und jetzt geht's weiter. Weiße Kittel im Schnee. Heute Professor Schnarrenberg operiert Menschen anderer Hautfarbe im Tunnel. Ja, das geht sehr gut. Da mit den gelben Chinesen haben wir sehr gut im Tunnel operieren. Auch die grünen Iren und die blauen Italiener. Das geht alles sehr gut, aber nur die Neger. Das geht nicht, die sehe ich überhaupt nicht. Ah! Ihr habt Neger gesagt! Achtung, es folgt ein Reiseruf. Achtung, es folgt ein weiterer Reiseruf. Achtung, wir wiederholen den letzten Reiseruf. Hubert, komm bitte, das Taxi ist da! Ha klar, ich komm gleich. Brandblasen der Sehnsucht. Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Die walisischen Hochpyrenäen in der Nähe des stillen Örtchens Oberkechneli-Wacherwach-Hartfurt-Durchfassler-Longager-Falch-Brundwack-Wack-Krasten-Pupthorp am Main, wo vor wenigen Minuten ein ausgedehnter Freizeitpark mit Bewirtschaftung einem modernen Klinikkomplex weichen musste. An der Rezeption stehen zwei weißgetünchte Fahrgeschäfte in der schneidenden Luft und halten sich die Treue. Es handelt sich um keinen geringeren als Professor Schnarrenberg und seine erfahrene Sekretärin Herrn Leuthäuser. Über eine nahe Bergflanke nähert sich in Form einer voluminösen Lawine der Oyeti. Oje, oje, oje. Ja, Herrschaft, was ist denn das für ein Viech da, ein haariges? Oje. Ich glaube, das ist das Oyeti. Oje, oje. Ja, und was soll das für ein Viech sein? Oje, oje, ja, das oje, sehen Sie doch. Oje, oje. Ein... Das scheint zu jammern, es scheint ihm etwas weh zu tun. Oje. Wenn man nur diese, wenn man das Vieh nur eine Sprache hätte. Oje. Der Oyeti hat allerdings eine Sprache. Oje. Ach, dann können Sie das verstehen, übersetzen Sie mir doch mal. Ja, er sagt, er habe eine Brandblase an den Füßen. Er sei über einen brennenden Ölteppich gelaufen. Oje, oje, oje. Ja, dem will ich natürlich gerne helfen. Da soll er sich hier hinlegen und da schneide ich die Brandblasen sofort auf. Oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Und was sagt er jetzt? Oje. Er sagt, er möchte dann doch lieber auf den Händen laufen. Oje, oje, oje. Ja, das kann er gerne tun, aber die Brandblasen müssen trotzdem geöffnet werden. Oje, oje, oje. Er sagt, er hätte gerne Schneeschuhe von Salamander. Schneeschuhe von Salamander? Oje, oje, oje. Ja, das ist ja doch eher... Oje. Und er würde gerne Lurchi treffen. Oje. Also das mit dem, dem Lurchi treffen, der Lurchi ist nicht hier, also da Oje. Kann ich nicht weiterhelfen. Und meine Lurchi-Sammlung gebe ich nur auf Krankenkassenkarte heraus. Das, übersetzen Sie ihm das. Oje, oje, oje, oje. Oje. Oje, oje. Oje, oje, oje. Oje. Oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Er sagt, das sei nicht möglich. Seine Kinder hätten, während sie Sesamstraße gesehen haben, den Chip aus der Krankenkassenkarte herausgebissen. Ja, das ist ja freilich bedauerlich, aber ohne Karte gibt's von mir keine Lurchi-Sammlung. Übersetzt oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje, oje. Was hat er jetzt gesagt? Das übersetze ich jetzt besser nicht. Ach, das ist doch ein windiger Hund, der soll sich schleichen und vor allem, bevor er wiederkommt, sich erstmal kämmen. Wird der Ojeti sich kämmen? Was ist mit den gesalzenen Erdnüssen passiert, die der Ojeti seinen Kindern für die Sesamstraße hingestellt hatte? Werden die Kinder des Ojeti den Unkerich kennenlernen? Wird sich die Sozialstruktur in der kleinen walisischen Ortschaft Oberkachneliwacha Harduch Fasla Longaga Falsch Bruntwakwak Krastenpupforb am Main ändern, dadurch, dass der Freizeit... Ja, was ist denn jetzt? Das Telefon klingelt. Ja, bitte? Grüß Gott, Angermeier, Oberbedell. Angermeier, das ist ja nett. Jetzt, das wird mir jetzt früher, also das ist ja überhaupt, das ist nicht mehr komisch, das ist überhaupt keine Satire mehr. Herr Angermeier? Aber wissen Sie, damals zwischen 33 und 45, da gab es ja die besten Witze. Was ist denn jetzt los? Ja, das ist so, das meine ich so, wie ich denke und sage. Wir sollten einmal wieder richtige, gute Witze machen. Sie meinen, wir sollten zurück in die Vergangenheit reisen? Ja, unbedingt. Ja. Und damals in den 70er Jahren, da war es ja auch schön. Ja. Ja. Ja, Herr Angermeier, zurück in den 70ern sind wir dann nächste Woche. Da sind wir auf dieser Ausstellung, dieser Messe in Tübingen. Sie kennen das wahrscheinlich. Ja, auf der FDH, gell? Ja, genau. Ja. Ja, das ist gut, ja. Da freue ich mich schon drauf. Kommen Sie doch mit. Ja, danke schön, gern. Gut, dann, Herr Angermeier, wir müssen jetzt leider in der Sendung weitermachen. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche und... Ja, machen Sie doch mal schöne Witze. Ja, mit der Zeitreise, wir sehen mal, was wir machen können, ne? Ja. Herr Angermeier, wir danken für den Anruf, ja? Ja, bitteschön. Wiederhören. Dankeschön. Das folgende Musikstück wird nur aus dem niederen Grund ausgestrahlt. Die Anzahl der im Redaktionszimmer der Wüstenwelle eingehenden Anrufe ins Unermessliche zu erhöhen. Wenn Sie gegen dieses Vorgehen Einwände vorzubringen haben, dann möchten wir Sie bitten, das zu tun. Zwar bei Daimler-Benz in Untertürkheim. Die Nummer beginnt mit 0711. Das Nähere regelt das örtliche Telefonbuch. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Fatih noch volles Haar, war Ute Lemper noch kein Star. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, die Welt war jung und Deutschland ein Wort. Und Squash war noch gar kein Sport, da machte Urlaub noch richtig Spaß. Und im Fernsehen gab's Wünsch dir was, da war das Klima noch okay. Und mein großer Bruder sparte für einen Opel GT. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Cindy und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, seitdem hat sich so manches getan. Es gibt die Umwelt und den neuen Mann, die Tempolimits auf der Autobahn. Und die Chips sind nicht mehr das, was sie waren. Damals war Video noch Latein. Und bei CD wusste jeder, das kann nur Seife sein. Das ist schon lange her. John Lennon lebt nicht mehr. Wir waren so unbeschwert, sogar beim Geschlechtsverkehr. Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Ernie und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war. Dankeschön. Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Samstagvormittag, 8.30 Uhr. Ein bunt gekleideter Kunde betritt frohen Sinnes Jacques Weindepot in Tübingen. Bonjour. Avez-vous une bouteille vin rouge avec un étiquette de Renoir? Mais oui. Mais vous êtes Götz Finskai, Kunsthalle? Mais oui, oui, je suis Götz Finskai de la Kunsthalle. Ah, vous êtes Götz Finskai de la Kunsthalle. Oui. Würden Sie bitte Ihre Brille abnehmen? Nun, ja, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Merci. Au! Achtung, es folgt ein Reiseruf. Herr Kachneli Wachachar Duchfasla Longa Gafalch Bruntwak Wak Krastenpup aus Mittel Kachneli Wachachar Duchfasla Longa Gafalch Bruntwak Wak Krastenpup Thorp ob der Tauber. Zurzeit unterwegs in einem rotzfarbenen Vauxhall wird gebeten, seine Frau, Frau Kachneli Wachachar Duchfasla Longa Gafalch Bruntwak Wak Krastenpup anzurufen. Achtung! Es folgt ein weiterer Reiseruf aus der Schweiz, aus Cardiff im Wallis. Heidi! Achtung, es folgt ein Reiserückruf. Guten Tag, liebe C-Klasse Daimler. Leider haben unsere Konstrukteure beim Konstruieren eure Türen zugeschweißt. Es wäre daher gut, wenn ihr nochmal zurückkommt und dass man das dann beheben kann. Der Reiseruf hier wurde gestaltet von Kai Schreiber, Sven Saale und Clemens Kieser. Ja, und der Reiseruf stand unter dem schönen Motto: Eure Tagesordnung oder die Kunst, Öl zu wechseln. Wir verabschieden uns mit einem freundlichen Tschüss!